Und wenn wir wollten, würden wir ganz gewiss wegnehmen, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Hierauf würdest du für dich in dieser Sache keinen Sachwalter gegen uns finden.